Heute zu Beginn der Sendung mit weihnachtlichen Klängen von Ruth Zechlin, die sich eine führende Rolle in der zeitgenössischen Musikwelt Deutschlands erobert hatte. Formenreich und experimentierfreudig ist ihr Werk. Das ist Ruth Zechlins Musik zu Weihnachten für Tenorblockflöte Solo, gespielt von Markus Zahnhausen. Markus Zahnhausen an der Tenorblockflöte mit Ruth Zechlins Musik zu Weihnachten im Concerto Bavarese. Einen Bezug zu Joseph Haydn hat das nächste Stück, das Stefan Stiens für Gitarrenensemble geschrieben hat. Hallraum ins Offene heißt das Werk. In den ersten 6 Hallraumsätzen hat Stefan Stiens verschiedene Zwischenmusiken zu den einzelnen Sätzen von Haydns die 7 letzten Worte komponiert, die sich auf Haydns Vertonung beziehen. Haydns Musik endet mit dem Terremoto-Satz. Darauf reagiert Stefan Stiens in seiner eigenen Komposition mit dem letzten Satz ins Offene, der wie eine Erwiderung gemeint ist. Das ganze Stück spielt nun die Guitar Company auf Bayern 2. Thank you. Thank you. Hallraum ins Offene, ein Stück für Gitarrenensemble von Stefan Stiens in einer Aufnahme mit der Guitar Company. Sie hören das Concerto Bavarese auf Bayern 2, jetzt mit Musik von Klaus-Peter Verani. Über Hamburg nach München hat ihn seine Orchesterlaufbahn als Bratscher geführt, wo er seit 2000 Bratscher im Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks ist. Als Solist und auch im Ensemble widmet sich Klaus-Peter Verani vor allem der neuen Musik und seit etlichen Jahren komponiert er auch. Das folgende Stück von ihm kreist ums Öffnen und Schließen und ihre Abgrenzung voneinander und trägt den Titel Ouvrir Fermé, die feinen Unterschiede. Jetzt mit Louise Jalut am Bandoneon und im Ensemble Silage. Die Leitung hat Gonzalo Bustos. Thank you. Ouvrir fermé, die feinen Unterschiede, ein Stück für Bandoneon und Streichquintett von Klaus-Peter Verani im Concerto Bavarese, mit Louise Jalut am Bandoneon und dem Ensemble Silage unter der Leitung von Gonzalo Bustos. Weiter durch die Nacht geht es mit einem österreichischen Komponisten, der aus einer bekannten Tiroler Musikerfamilie stammte und in diesem Jahr verstorben ist, Paul Engel. Das ist Kammermusik von ihm. Sein Sonogramm 1 für Violine und Klavier spielen der Geiger Christos Canettis und der Pianist Alfons Kontarski. Thank you.

Thank you. Christos Kanettis an der Geige und Alfons Kontarski am Klavier mit Paul Engels Sonogramm 1 für Violine und Klavier. Hier ist das Concerto Bavarese auf Bayern 2, als nächstes mit einem Weihnachtslied aus Italien. Als das Kind geboren wurde, heißt es auf Deutsch übersetzt. Max Beckschäfer hat das Lied neu arrangiert, für das Vokalsextett Die Sinfonica. Hier in einer Aufnahme mit Irmgard Gorsawski an der Harfe. Die Sinfonica, begleitet von Irmgard Gorsawski an der Harfe mit dem italienischen Weihnachtslied Quando nacque il bambino, als das Kind geboren wurde, arrangiert von Max Beckschäfer. Für Cello und Streichquartett geschrieben ist das nächste Stück des bayerischen Komponisten Tobias Peter Maria Schneid. Hören wir den Cellisten Hanno Simons und das Ensemble Triolog München mit Schneids geheiligten Landschaften, den Sacred Landscapes im Concerto Bavarese. Thank you. Sacred Landscapes für Cello und Streichquartett von Tobias Peter Maria Schneid, gespielt von Hanno Simons am Cello und im Ensemble Triolog München. Im Concerto Bavarese, wo uns jetzt die Komponistin Dorothee Eberhardt begegnet. Das ist ihr Sextett für Flöte, Klarinette, Geige, Cello, Klavier und Perkussion in einer Aufnahme mit dem Versus Vox Ensemble München. Thank you. Kammermusik von Dorothee Eberhardt im Concerto Bavarese. Das war das Versus Vox Ensemble München mit ihrem Sextett für Flöte, Klarinette, Geige, Cello, Klavier und Perkussion. Aus München stammt der nächste bayerische Komponist, der uns weiter durch die Nacht auf Bayern 2 begleitet. Von Alexander Strauch hören wir das Streichquartett Nummer 2 mit dem Titel Linie und Block, gespielt vom Quartetto Moris. Thank you. Linie und Block, das war das Quartetto Maurice mit dem Streichquartett Nummer 2 von Alexander Strauch im Concerto Bavarese. Zum Schluss der Sendung weihnachtliche Orgelklänge aus dem Hohen Dom in Augsburg. Hier entstand an der Märzorgel die folgende Aufnahme mit Klaus Linsenmeier, den wir mit Arthur Pichlers drei Weihnachtspräludien Opus 46 hören. Drei Weihnachtspräludien für Orgel Opus 46 von Arthur Pichler, gespielt von Klaus Linsenmeier auf der Märzorgel des Hohen Doms in Augsburg.